Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hallo und willkommen zum Krähennest. Ich bin der Kaimi und ich sitze heute wieder mit dem Krishna und der Luna Luf im Mumble und wir wollen über die PPU sprechen. Wir haben uns zwar schon öfter hier getroffen, aber stellt euch doch trotzdem noch mal kurz vor, bitte. Okay, dann wohl Damen zuerst. Auch wenn wir Postgender sind. Ich bin Martina und ja, beauftragt für die PPU, Gründung der PPU, mache viel internationale Koordination, bin Juristin, daher auch in der Rechtsabteilung und AG Recht aktiv und AG Justizpolitik, ja. Und komme aus Bremen. Ja, ich bin Krishna, heiße richtig Balaji Mohan, bin ein NRW-Pirat und beschäftige mich seit diesem Jahr mit den PPU-Themen zusammen mit Martina. Ja, jetzt war die Martina zumindest gerade in Manchester, wo die PPU sich mal wieder getroffen hat, um über die Satzung zu reden. Was habt ihr denn da genau besprochen? Ja, also wir sind nicht besonders viel weitergekommen, was die Diskussion konkret für die Satzung betraf, da es doch irgendwie Uneinigkeiten gab darüber, was genau besprochen werden soll und welche Sachen für einige Parteien ein ganz großes Problem darstellen. Das hat sich halt erst in der Konferenz herausgestellt. Und daher hat man da nicht viel verpasst, wenn man nicht da war, außer dass wir jetzt wissen, wie wir es vielleicht besser machen können das nächste Mal. Wir waren, ich weiß gar nicht, so etwa 20 Piratenparteien dort, die vertreten waren, ne, aus Europa, aus Belgien, Katalonien, Schweiz, Tschechei, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Italien, Kasachstan, Niederlande, Russland, Schweden, Slowenien, Ukraine, UK und Polen und Slowakei, wo wir Polen und Slowakei als Remote Delegates teilgenommen haben. Auch eine Möglichkeit, die wir halt anbieten, genauso wie bei der PPI, dass man halt eben nicht vor Ort ist, aber online quasi teilnehmen kann und dann auch eben mit abstimmen oder Fragen stellen kann und so weiter für seine Partei. Ja, was soll ich dir sonst noch erzählen? Ja, Ergebnisse, ja. Was habt ihr beschlossen? Ja, wir haben angefangen. Ich dachte, das wäre ganz unproblematisch, nachdem irgendwie bis zwei Tage vor der Konferenz, ich dachte, die Leute aus der UK, die das vorbereitet haben in Manchester, würden auch die Tagesordnung vorgeben. Das war aber nicht so. Das wurde mir erst zwei Tage vor der Konferenz klar, als wir noch keine Tagesordnung hatten. Und dann habe ich mich rangesetzt, habe schnell uns was zusammengeschrieben, was leider dann eben nach hinten losgegangen ist. Und dachte, ich fange das Ganze mal ganz friedlich an, mit den Entscheidungen über ein Schiedsgericht und wie das ausgestaltet werden soll. Und mir war überhaupt nicht klar, dass das irgendwie so problematisch ist für viele der Parteien, dass ein Schiedsgericht eher eine deutsche Institution ist, die nicht üblich ist in anderen Parteien, in anderen Ländern. Ich wusste, dass es PPI, dass die ein Schiedsgericht haben, von daher dachte ich, ist das auch ganz normal, aber ich musste während der Konferenz lernen, dass das auch in erster Linie auf der deutschen Initiative beruht hätte. Und da gab es halt sehr viel Streit, weil da dem auch misstraut wurde, gerade eben nach dem Ganzen, was in der PPI mit dem Schiedsgericht passiert ist, hatte man da nicht was mehr so was ist denn da passiert? Weiß vielleicht auch nicht jeder. Okay, also ich kann es nicht ganz im Einzelnen erklären. Ich kann nur so grob sagen, also im April waren eher in Prag die letzte PPI-Versammlung dort wurden halt auch Personen gewählt und also Vorstände etc. Und von den Schweizer Piraten und ich weiß nicht wer noch, haben davon einzelne der Wahlen angefochten, wobei sie dann wohl auch das Schiedsgericht unter Druck gesetzt haben und denen angedroht haben, sie würden sie vom an ordentlichen Gericht auf Schadensersatz oder was weiß ich alles verklagen. Und dann haben die Schiedsrichter waren wohl überfordert mit den rechtlichen Fragen, die da drin auftauchten. Und haben dann zwar im Sinne der PPI quasi gegen die Schweizer geurteilt, sind dann aber sofort zurückgetreten. Also ein ganzer Teil des Schiedsgerichts ist zurückgetreten. So dass erstmal eben kein wirkliches Schiedsgericht mehr da ist und das Ganze das auch nicht ganz unbeschädigt belassen hat sozusagen, diese ganze Aktion. Und ich denke, da muss sich die PPI noch ein bisschen mit beschäftigen, wie sie das bei ihrer nächsten Vollversammlung, die ja jetzt auch schon geplant wird, gerade ausgeschrieben wurde, wo die stattfinden soll. Es steht noch nicht fest, deswegen wird sie sich sicherlich auch mit die Frage stellen müssen, was soll mit dem Schiedsgericht zukünftig passieren, wollen wir das in die Satzung ändern. Ja, Aber wenn ich so in das Protokoll gucke, dann wird das ja auch, also die Einrichtung des Schiedsgerichts, beschlossen mit 8 Ja zu 7 Nein-Stimmen und ein paar Enthaltungen. Das war schon ziemlich knapp. Genau, und da, denke ich, war gleich an dieser ersten Abstimmung, entzündete sich dann ja auch so ein bisschen die Verärgerung der Leute, weil es was eben daran lag, wir haben zwar die Delegationen ja schon in Barcelona am zweiten Tag auf 2 begrenzt, das haben wir auch übernommen für diese Veranstaltung, das heißt, keine Person durfte mehr als 2 Piratenparteien vertreten, also hatte mehr als 2 Stimmen. Allerdings hatte Gregory eigentlich 4 zu verteilen, ich glaube zu dem Zeitpunkt nur 3, aber weil die vierte kam er später dazu, aber im Prinzip wollten 4 Leute auf ihn delegieren und 3 hatten das zu dem Zeitpunkt zunächst getan und haben das dann auf Sebastian Krone übertragen, die überzählige. Und dann waren natürlich schon 3 Stimmen quasi bei Deutschen, so wurde es gesehen. Und ich habe ja auch abgestimmt, also 4 der Stimmen für das Schiedsgericht kamen quasi von den Deutschen, die das aus ihrer Kultur kennen. Und entsprechend wurde das halt kritisch beurteilt und gesagt, naja, die Deutschen haben das halt durchgedrückt, so ungefähr. Wobei man ja sieht, es haben auch noch einige andere dafür gestimmt. Und letztendlich auch einige andere der Delegierten dort haben ja auch Doppeldelegationen gehabt. Zum Beispiel Samia hat eben nicht nur die Niederlande vertreten, seine Partei, sondern eben auch die Kroaten. Also es waren nicht nur Deutsche, die 2 Delegationen hatten. Und ich als deutsche Vertreterin hatte auch nur eine einzige Delegation, nämlich die von Deutschland. Aber es ist ja im Prinzip angenommen worden und wir können es ja besser machen. Genau, man muss da halt mal gucken, was man daraus macht. Also eine wirklich ernstzunehmende Kritik, die ich gehört habe, die nicht nur auf den Erfahrungen der PPI beruhte und der mangelnden persönlichen Erfahrung mit Schiedsgerichten, kam von der katalonischen Vertreterin Muriel. Mit der hatte ich mich dann noch drüber unterhalten und die sagte, sie sieht das größte Problem darin, dass sie gar nicht die Personen haben, um dieses Schiedsgericht zu bestücken. Also man saß halt eben bei der PPI, es war ihre Meinung, dass das Hauptproblem dort des Schiedsgerichts war, dass es keine geeigneten Schiedsrichter gab, die für kandidiert hätten und gewählt hätten werden können, einfach weil die anderen Piratenparteien alle noch sehr klein sind. Und da jemanden zu haben, der sowohl irgendwie ein bisschen rechtliche Fähigkeiten hat, neutral urteilen kann und dann auch noch ausreichend Englisch spricht und motiviert ist, da mitzuarbeiten, das ist halt sehr schwierig. Und das sagt sie, wo die Katalanen sind noch nicht mal die kleinste Partei. Die haben immerhin schon mal 850 Mitglieder, das ist schon eher eine der größeren Parteien außerhalb von Deutschland. Und ich vermute, die anderen Parteien würden ein ähnliches Problem kriegen, wenn sie so wie ich das hier vorgeschlagen hatte, jeder einen Richter für Schiedsgericht vorschlagen müssten, was in Deutschland kein Problem wäre. In Ländern wie zum Beispiel Slowenien, die nur 30, naja doch, die haben immerhin schon 100 Mitglieder, aber 20 aktive, das muss man ja auch mal sehen, schon eine ganz andere Sache wäre. Aber ein Kandidaten vorschlagen ist... Ja, ich wollte nur kurz sagen, der Hintergrund des ganzen, der letzten paar Sätze ist halt, dass beschlossen wurde, dass jede Mitgliedspartei halt einen Richter stellt. Und wenn man da 20 aktive Leute hat und davon keiner geeignet hat, ist das halt schwierig. Das war gerade so der Hintergrund dazu. Ja, Krishna, dein Beitrag. Ah, dann kann ich meinen wieder zurückziehen, weil ich hatte nämlich den Eindruck, dass jeder einen Kandidaten vorschlagen kann, aber nicht einen stellen muss. Nein, muss er auch nicht. Aber also. wenn nur die Deutschen einen vorschlagen, keine andere Partei oder vielleicht nur 2 andere Parteien, dann wird das natürlich schwierig irgendwie. Dass es ein bisschen fair bleibt, dass sie nicht denken, das ist wieder so ein deutsches Standgericht quasi, die nur Entscheidungen zugunsten der Deutschen fällen oder ähnliches. Ne? Das wäre natürlich schade. Aber es wäre ja so, wenn sich drei, vier kleine Parteien zusammentun, müssen die jeweils, wenn wir jetzt den Ton von einem Jahr mal vorsehen, jeder alle 3 Jahre eine Person stellen, also quasi ein Drittelmannjahr. Das ist ja dann alles noch überschaubar. Eventuell kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich hoffe ja auch, dass die noch mal wachsen, die kleinen Parteien, und irgendwann noch ganz große Parteien werden und dass es dann auch unproblematischer ist. Aber man muss natürlich jetzt erstmal mit den Realitäten leben, die man da hat. Und die müssen ja auch nicht nur einen Richter vorschlagen, sondern wir werden ja auch sicherlich, wir haben ja auch noch andere Posten zu besetzen bei der PPU halt. Wir brauchen ja einmal Leute, die halt generell ihre Partei dort vertreten und dann sicherlich auch noch Leute, die den Vorstand, den man obligatorisch braucht, besetzen können. Und da muss man halt dann auch die entsprechenden Vorschläge aus den Parteien haben. Und na gut, wir werden sehen. Also ich denke mal, da wird es auch nochmal haarig werden um die Frage, wie viele Personen können wir überhaupt dafür abstellen, die auch geeignet sind und dazu Lust haben und die Fähigkeiten mitbringen, ne, für die verschiedenen Posten, die in einer PPU besetzt werden müssen. Pöstchen sind ganz toll. Bleiben wir erstmal beim Schiedsgericht. Wenn ich das hier richtig lese, dann wurde nicht beschlossen, wie viele Mitglieder dieses Schiedsgericht überhaupt hat. Zumindest keine Maximalanzahl, ne? Wenn jeder maximal einen Richter quasi das, ach jetzt, ich erzähl's nochmal neu. Also es ist, wir haben die Abstimmung zum Schiedsgericht nach der vierten abgebrochen, weswegen die Sachen, die erklären, wie das funktionieren soll, hier nicht mehr drin sind sozusagen. Ne? Also mein Vorschlag enthielt halt die Möglichkeit, es sollte halt zwei Kammersystem geben im Prinzip und dann sollten die Richter quasi ausgelost werden, die teilnehmen. Und sollte kein Richter teilnehmen müssen, sollen dürfen, der halt quasi zu einer der betroffenen Parteien gehört. Also zum Beispiel, wenn die Schweiz klagt, dann dürfte kein Schweizer Richter sitzen und darüber entscheiden. Genauso, wenn irgendwie Deutschland betroffen ist, beklagt wird dann von der Schweiz oder was auch immer, dann dürfte auch kein deutscher Richter im Schiedsgericht sitzen. Einfach damit man eben nicht diese Vorwürfe hat, der hat nur zugunsten seines eigenen Landes oder seiner eigenen Partei entschieden. Das war halt der Gedanke dabei, dass wir eben einen ausreichenden Pool an Richtern haben, um eben bei verschiedensten Konstellationen zumindest auch noch eine Revisionsinstanz quasi zu besetzen. Ja, wie sage ich das jetzt? Eigentlich finde ich es schade, dass man das noch so machen muss, weil da doch noch so Nationendenken da ist. Die Deutschen wollen, die Briten wollen, die Katalonen wollen. Das, naja. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es bei Piraten anders laufen kann. Ich auch. Deswegen war ich ja auch so enttäuscht erstmal nach Barcelona, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Auch schon vorher zeichnete sich das ja ein bisschen ab, dass die doch sehr, dass da noch sehr großes Denken noch in ihren nationalen Piratenparteien drin liegt. Ich denke bei den Deutschen sogar generell eher weniger. Nur wir sind natürlich immer die, gegen die es quasi geschossen wird. Weil wir natürlich auch mit sehr vielen Leuten da waren. Das war ja auch eine Kritik, dass wir irgendwie, ich glaube, 8 Deutsche waren dort vor Ort. Allerdings, wenn man bedenkt, im Verhältnis, wie viele Mitglieder die Deutsche Piratenpartei hat und wie viele die anderen Parteien haben, sind 8 überhaupt total unproportional, wenig noch. Und wir hatten ja auch nicht mehr Stimmen. Also wir sind denen, denke ich, schon sehr nah weit entgegengekommen, indem man sagt, jede Partei hat dort das gleiche Stimmgewicht, unabhängig davon, dass die Deutsche Piratenpartei 34.000 Mitglieder hat und die estnische 30 oder so. Ne? Aber Probleme bereitet es halt leider trotzdem noch. Ach, Mann. Wir hatten das ja Anfang des Jahres eigentlich mal versucht, diese Grenzen quasi aufzulösen und als wir uns online getroffen haben im Mumble, im Prinzip jeden mitsprechen zu lassen. Ist am Ende leider gekippt worden und wir machen diesen Mumble-Meeting jetzt nicht mehr. Aber einen Punkt wollte ich noch dazu sagen, ich finde das nicht unbedingt nur einfach nationales Denken, sondern es ist einfach so, dass wir ja als Delegierte von bestimmten Parteien auftreten und sich dadurch natürliche Grenzen einfach ergeben oder Abgrenzungen. Das heißt, es gibt einen deutschen Delegierten und einen katalanischen Delegierten. Aber das ist nicht unbedingt nationales Denken da dahinter steckt. Man hat ja dann dieses Mandat, das man mitbringt und will das ja auch möglichst im Sinne der Leute, die einen dahin schicken, auch erfüllen. Ne? Zumindest viele wollen das, denke ich mal. Bei einigen bin ich mir da nicht so sicher, aber. Tja, wie es halt immer so ist. Dann haben wir. Nach dem Schiedsgericht habt ihr euch über andere Organe unterhalten. Was habt ihr denn da beschlossen? Genau, da haben wir dann erstmal quasi die Taktik gewechselt und haben gesagt, wir nehmen jetzt ein anderes Thema und haben dann mit dem nächsten Punkt, den ich auch noch für relativ unproblematisch gehalten hatte, angefangen. Da haben wir zwar ein bisschen was anderes beschlossen, als ich vorgeschlagen hatte, aber es macht auch nichts. Das war so schon in Ordnung. Also es ging jetzt da nur um eine grobe Struktur, dass man welche Organe braucht so eine europäische Partei. Im Prinzip sind das auch notwendige Organe, also zwingend braucht man einen Vorstand, braucht auch so eine Art Generalversammlung aller Mitglieder. Die haben wir jetzt Council und Board genannt. Da ist da jetzt nichts Aufregendes drin und dann nur die Überlegung, wie soll das besetzt werden? Also, dass eben jede Partei oder Mitgliedsorganisation quasi Delegierte und senden kann und Ersatzleute benennen kann dafür. Ja, und da haben wir uns noch nicht auf eine Anzahl einigen können, aber erstmal ja, quasi nur das Prinzip, dass man halt Delegierte und Ersatzleute nach Parteien und Organisationen quasi in den Council schickt, in die Generalversammlung. Und dass eben die Ersatzleute eben nur dann entscheiden dürfen, natürlich, wenn der erste Delegierte nicht da ist oder quasi nicht abstimmen kann. Ja, und falls der erste Delegierte, das war jetzt auch einer der Gründe, warum es Ersatzleute gibt, aus irgendeinem Grund ausfällt, dass dann eben der nächste quasi, einer der Ersatzleute quasi sofort einspringen kann und das übernehmen. Diesen Gedanken hatte ich halt auch noch so ein bisschen weiterverfolgt in meinen Überlegungen zu der Satzung, wie man die machen könnte, indem man halt eben immer eine Möglichkeit, auch bei den Vorstandsmitgliedern, immer gleich jemanden dazu wählt oder quasi eine Reihenfolge wählt, in der die Leute aufrücken und einen zweiten, der halt immer informiert ist. Wir kennen das ja aus der deutschen Piratenpartei. Wenn der Schatzi ausfällt, dann haben wir halt ein ganz großes Problem. Dann ist irgendwie Holland in Not, weil keiner weiß, wie das funktioniert. Und wenn er dann noch nicht mal die nächsten anlernt, dann ist es natürlich ganz schwierig. Und um so ein Problem zu vermeiden, war halt der Gedanke, gleich immer jemanden als zweiten Mann dabei zu haben oder zweiten Menschen, wie auch immer. Der halt eben sofort übernehmen kann, schon alles eingeweiht ist. Aber soweit sind wir noch nicht in allem gekommen, wie man hier sieht. Ja, das Protokoll gibt es dann übrigens auch in den Shownotes. Wer sich das mal durchlesen möchte, ist natürlich auf Englisch. Da gibt es dann noch Aufnahmen verlinkt, das Protokollpad, Dokumente und so, was einen vielleicht noch interessiert. Ja, dann, dann springt das Protokoll von Punkt B zu Punkt F. Ja. Keine Ahnung, warum es was tut. Ich habe das nicht geschrieben, also vermutlich hat er sich verschrieben oder so. Keine Ahnung. Oder standen dann noch vier Sachen auf, drei Sachen auf der Tagesordnung, die dann nicht behandelt wurden? Doch, das wird der Grund sein, genau. Denn das war ja nur der Anfang. Ich habe ja angefangen mit den Sachen, die ich für unproblematisch hielt, wo ich dachte, das nicken wir mal so ab. Und kommen dann zu den Sachen, wo wir uns drüber streiten. Die Frage war. Wollen wir eine eigene Kammer für Piraten haben und wie soll die gestaltet werden, wenn ja? Das ist ja sicherlich sehr, sehr schwierige Frage gewesen und da sind wir gar nicht erst zugekommen zu all diesen schwierigen Punkten, weil wir ja schon uns beim ersten, meiner Meinung nach, einfachen Punkt gehakt haben. Da war ich in Barcelona auch schon drauf reingefallen. Da haben wir ja am Wenn ich mir so Anfang. angucke im Pad, dann steht da unter C noch, ging es noch um Programm, D, Chamber of Pirates, E, Voting in the PPEU. Ja, da wäre es dann, glaube ich, so richtig lustig geworden, ne? Genau, also das sind dann die richtigen haarigen Sachen. Deswegen habe ich gedacht, naja, wir machen jetzt erstmal, da werden wir dann viel Zeit drauf verwenden müssen. Aber so weit sind wir halt gar nicht gekommen. Deswegen ist es sehr schade. Eben halt, weil es dann ja auch eben über dieses Schiedsgericht so zum Eklat kam erstmal, dass die Briten dann eben sagten, ja gut, wenn es ein Schiedsgericht gibt, das ist für uns irgendwie eine rote Linie, hatten sie vorher aber nicht angekündigt. Dann ziehen wir uns erstmal aus den Verhandlungen zurück. Abgesehen mal davon, dass es auch generell nicht, also quasi nur der Anlass war. Also das Ganze, denke ich, ging schon tiefer, dadurch, dass die halt feststellten, man ist ja auch ein bisschen pragmatisch bei den Briten, die haben gesehen, es geht nicht so richtig voran. Und man braucht sehr viele man braucht sehr viele Ressourcen an Menschen und Gütern quasi dort. Die hatten das Ganze ja auch ausgerichtet. Und wir kriegen nicht viel daraus. Also versuchen wir unsere wenigen Leute, die wir haben, erstmal quasi sinnvoller in nationaler Politik einzusetzen und gucken dann später, was daraus geworden ist und ob wir dem dann beitreten. Also das war so ungefähr der Standpunkt der Briten oder ist auch der Standpunkt der Briten, den sie so geäußert haben, weswegen sie jetzt aus diesem Prozess erstmal raus sind. Ja, sollen wir das Thema erstmal vorziehen? Also Mir egal. es sind ja die ich habe ich lese da auch die diversen PPU-Mailinglisten so mit einem halben Auge mit und habe dann halt gelesen, dass A, die Briten gesagt haben, wir spielen nicht mehr mit und dann ein paar Tage später haben sich die Schweizer dann auch noch so dazu geäußert. Hat das bei den Schweizern dann ähnliche Gründe? Ich sagte, bei den Schweizern ist das Verhältnis ein bisschen schwieriger. Also da geht es, glaube ich, auch noch viel stärker gegen die Person Gregory Engels, weil PPI, ich hatte ja eben schon darauf hingewiesen, dass die Schweizer gegen die Entscheidung dort geklagt hatten und verloren haben bei der PPI. Und dort wohl auch ein persönlicher Konflikt zwischen einem dort nicht anwesenden, aber irgendwie im Chat vorhandenen Schweizer und Gregory stattfand. Das konnte man dann immer im begleitenden Chat lesen, wie die beiden sich gestritten haben dort. Und dort war halt wohl eher der, wie soll man sagen, also ich denke, das Schiedsgericht selbst war es jetzt alleine nicht. Da war es mehr so ein, die Deutschen dominieren das alles, also mehr so ein Negativgefühl. Und ja, wie soll man das ausdrücken? Also ich würde es auch nicht ganz so krumm nehmen, weil ich glaube, die haben einfach ein PPI-Problem, das sie jetzt auch gleich auf die PPU übertragen haben. Und könnte mir gut vorstellen, dass die halt irgendwann auch eben wieder einsteigen sollten, wenn sie sehen, es geht irgendwie, das läuft in eine gute Richtung oder so. Ne? Aber erstmal sitze raus. Gerade schlecht zu verstehen, kaust du gerade auf deinem Mikro rum oder so? Nein, aber ich habe das unter meinem Laptop immer unter meinem Kinn geklemmt. Daran kann es natürlich liegen. Das könnte es sein, ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich zur PPUK sagen wollte. Ach so, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Also ich stelle fest jetzt auch hier, dass du sagst, es gab da so Diskussionen über Dinge, wo man sich vorher gedacht hat, die kann man mal eben abstimmen. Dann die Briten, die feststellen, das ist irgendwie viel Arbeit. Ich sag mal, wenn man mal auf einem deutschen Piratenparteitag war, dann kommt einem das ja bekannt vor. Ja, nur dass wir halt in Deutschland eben im Prinzip mehr Leute haben, auf deren Schulter man das verteilen kann. Die Briten haben immerhin 500 Mitglieder schon in ihrer Partei und haben so ein paar Zentren in der UK. In Manchester ist eins, da wohnt deren Vorsitzender halt auch. Und in London und in Edinburgh haben sie halt Leute, aber es ist halt, man von der Anzahl her sieht, Bremen hat, glaube ich, etwa 350 Mitglieder derzeit und ist der kleinste deutsche Landesverband. Ist natürlich nicht viel kleiner als 500 Mitglieder in der UK. Und wenn man bedenkt, dass die halt so eine Veranstaltung da schaffen sollen und dann halt eben auch noch ihrem Land die Politik rocken wollen, dann konnte ich das schon ein bisschen nachvollziehen. Da hatte ich auch sehr sachlich mit denen darüber diskutiert, weil ich war ja bei dem Vorsitzenden als Übernachtungsgast quasi einquartiert. Und dadurch hatte ich halt auch die Gelegenheit, mit vielen der britischen Piraten mich auch länger darüber zu unterhalten, wie die Politik bei ihnen im Land läuft, wie ihr Verhältnis halt quasi ist jetzt zur PPU und was ihre Probleme damit sind. Also das wurde aber auch sehr sachlich von denen, also sehr rational wurde es von denen angegangen. Also wie gesagt, da glaube ich nicht, dass die Entscheidung aus den Verhandlungen rauszugehen in irgendeiner Form, ich denke, durch jetzt vorwerfbar von irgendjemandem in den Verhandlungen verursacht wurde. Mein erster Gedanke war ja, da war so im Nationendenken ja typisch, die Briten ziehen sich wieder raus, wenn es um die EU geht, aber das scheint ja jetzt nicht der Fall zu sein. Nein, so wirkten sie auf mich nicht. Also sie haben zwar ihre Prioritäten jetzt anders gesetzt, im Sinne von erst nationale Politik und dann EU-Politik, aber es war nicht ein Anti-EU-Ressentiment, würde ich jetzt sagen, dabei. Also ich meine, bei den Schweizern ist es ja auch eher so, die befürworten ja sogar die EU. Die möchten gern, dass die Schweiz in die EU eintritt. Also die Schweizer Piratenpartei, nicht die Schweizer an sich. Aber, und bei denen ist ja, war ja sicherlich einer der Hauptpunkte, was ja auch gar nicht ihnen genommen wurde. Sie wollten halt gerne Vollmitglieder von Anfang an sein, obwohl sie nicht EU-Mitglieder sind in der PPU. Und da Gregory ja das durchgedrückt hatte, sowieso im Sinne von den Parteien, die er vertreten hat, nämlich hier Ukraine, Russland, Kasachstan, die halt natürlich alle nicht in der EU-Mitglieder sind und deren Hauptanliegen es auch war, gleich mit aufgenommen zu werden in die Europäische Piratenpartei. Noch eine Anmerkung zu dem einen Punkt bezüglich PPUK. Im Grunde hat Deutschland ja dieselbe Einstellung, dass wir sagen, im Moment hat nationale Politik eine stärkere Bedeutung für uns, gerade im Hinblick auf die Wahlen. Und es war ja auch so, dass zum Beispiel auf dem Bundesparteitag im letzten Monat die Europaanträge gar nicht mehr drankommen, wenn ich mich erinnere. Also so ganz anders liegen wir da ja auch nicht insgesamt. Das ist zumindest mal der Grundsatzprogrammantrag für Europa verabschiedet worden. Immerhin einer. Aber bei den wenigen Anträgen, die wir dann verabschiedet haben, war ich ja schon mal ganz froh, dass überhaupt was verabschiedet wurde zum Thema Europa. Aber da könnte sicherlich auch was nachkommen. Ich denke, das wird auch erst nach der Bundestagswahl kommen, dass da intensiver in Richtung Europa geguckt wird, auch aus Deutschland. Aber natürlich müsste dann, wenn wir noch irgendwie Funding haben wollen oder möglichst bald eine Organisation haben wollen, sollten wir das natürlich so schnell wie möglich in Angriff nehmen, dass wir auch eine PPU quasi. Deswegen überleitend findet ja auch am 9. und 10. Februar in Paris schon das nächste Treffen für die Satzungsgruppe statt. Im Januar findet noch ein in Hannover dann ein Treffen der Programmgruppe statt, halt die EU-Wahlen vorbereiten. Und 18. bis 20. um genau zu sein. Genau. Du bist gut informiert. Steht in dem Protokoll drin. Ah, jetzt sehe ich es auch. Ich habe nämlich eben nur den Paris-Teil gesehen und dachte, na, wo hast du das jetzt so schnell her? Na gut. Naja, jedenfalls haben wir das auch noch vor uns und da bin ich dann wieder verpflichtet, eine Tagesordnung zu schaffen. Da werde ich jetzt über Weihnachten mich nochmal hinsetzen und werde das versuchen, anders anzugehen. Und also mein persönlicher Wunsch ist halt jetzt so eine Art Fragekatalog, einen kürzeren zu entwickeln und den dann alle Parteien zu verschicken, die daran teilnehmen wollen, die dann halt, worin sie halt angeben sollen, was ihnen wichtig ist in der PPU, wie sie sich das so vorstellen in verschiedenen Punkten und dann hinterher aus diesem Antworten zu schauen, wie kommen wir da jetzt zusammen und worüber müssen wir dringend diskutieren und was können wir vielleicht relativ einfach klären, um eben schon solche konträren Positionen, die vorher nicht bekannt sind oder mir jedenfalls nicht bekannt waren, schon mal zu vermeiden und dass wir da nicht gleich wieder drüber stolpern und dann irgendwie nicht mehr zu viel anderen Sachen kommen. Deswegen ich habe da noch eine ganz blöde Frage. Ja, blöde Frage gibt's nicht. Wenn die bösen Deutschen immer ihr Programm durchdrücken wollen, warum wird dann jetzt eine Deutsche damit beauftragt, die Tagesordnung zu machen? Das ist genauso typisch wie in Deutschland, das läuft. Wir haben gesagt, wir müssen das ja mal anders machen. Das ist ja doof, wenn das nur eine macht und vor allen Dingen irgendjemand so spontan kurz vor der Veranstaltung. Haben dann gefragt, die Franzosen organisieren die Veranstaltung. Wollt ihr nicht die Tagesordnung machen? Die Franzosen sagten, keine Zeit, das ist uns viel zu stressig. Wir haben schon genug zu tun mit der Organisation der Veranstaltung. Das sollten doch lieber mal andere machen. Dann wurde rumgefragt in der Gruppe, wer möchte denn gerne die Agenda vorbereiten? Und dann hat sich erst niemand gemeldet, dann habe ich mich gemeldet und nach einer Weile haben sich dann eben Samir und František noch gemeldet, aber sonst wollte niemand. Und da habe ich dann auch nur gesagt, ja, dann das nächste Mal bitte nicht beschweren. Wenn keiner die Arbeit übernehmen will, dann muss man eben mit dem leben, was die Leute, die machen, eben gemacht haben. Ne? Irgendwie kommt mir das doch alles bekannt vor. Ich wollte sagen, das ist nicht anders als wie in der deutschen Piratenpartei. Wenn es Arbeit zu verteilen gibt, dann sind sie alle weg. Aber wenn es dann zu kritisieren gibt, was andere gemacht haben, sind sie alle wieder da. Ja, ich habe da sowieso öfter so einen Déjà-vu-Effekt. Und ich glaube, dass wir einfach dadurch, dass es schon ein paar Jahre länger gibt und dass wir auch mehr Leute haben, einfach schon ein paar Schritte weiter sind und genau mit solchen Dingen einfach schon Erfahrung haben und wissen, dass es halt so läuft und wo es da Streit gibt, wo andere Piratenparteien dann eher überrascht sind und sich wundern, warum das nicht funktioniert. Ja, aber das mag gut sein. Also zumindest kommt mir da häufiger so einiges bekannt vor, auch so aus der, ich bin zwar noch nicht aus der Frühgeschichte dabei, aber schon aus dem, was ich dann so nebenbei mitbekommen habe, da war ich zwar noch nicht Piratenparteimitglied, aber so ein bisschen habe ich ja auch immer die Deutsche Piratenpartei beobachtet und da, wie wir halt auch nur 1000 Mitglieder hatten, da war das auch nicht viel anders, als es jetzt da bei denen abgeht. Das ist halt alles noch sehr informell, sehr, sehr im Fluss und sehr auf die Kernthemen fokussiert. Also einige haben jetzt zwar schon angefangen, ihr Programm zu erweitern, aber die meisten Parteien, wenn sie überhaupt schon ein Programm haben, haben sie halt das kopiert von Nachbarparteien oder sie haben sich halt auf ein Kernprogramm beschränkt. Also vornehmlich halt Internet, Urheberrechte, Patentrechte, so in diese Richtung, was wir am Anfang auch nur in unserem Programm stehen hatten. Finde ich persönlich ja gar nicht so schlimm. Ja, ich bin deswegen auch zur Piratenpartei gekommen, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn wir es erweitern, aber kommt natürlich drauf an, was dann drin steht, aber das wird man dann halt sehen. Aber zum Beispiel die UK, das habe ich jetzt gerade, wir haben ja hier gerade angefangen, Initiative, gemeinsames Bundestagswahlprogramm, da versuche ich mich auch mit einzubringen, in einem anderen Themengebiet als jetzt hier PPU. Wie ich schon sagte, Justizpolitik und Rechtspolitik, sowas mache ich ja noch. Und da haben wir auch schon, wo war ich jetzt? Bin ich gerade durcheinander. jetzt weiß ich nicht mehr, was. Ach, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte, vergleichen wollte, aber. Ach nee, genau. Da haben wir auch überlegt, wie wir das machen. Und da habe ich dann auch gleich die Piratenpartei UK angeführt. Die haben nämlich zum Beispiel sich ein vollumfänglich, also relativ weites Programm gegeben, trotz der wenigen Leute, die sie sind, indem sie halt auch ganz viele Leute aufgefordert haben, sich am Schreiben zu beteiligen, auch extern zu überlegen, was soll da rein. Und dann haben sie das erstmal in einem Guss quasi verabschiedet und danach jetzt werden jetzt immer Änderungsanträge eingereicht für die Sachen, die halt dann doch nicht so hundertprozentig super sind. Die werden jetzt im Nachhinein dann eben wieder berichtigt, aber dass man erstmal ein Programm hat und dann an diesem herumbessert und nicht so, wie wir im Moment das Problem haben, dass wir überhaupt kein Bundestagswahlprogramm haben, sondern nur so ein ganz paar Punkte und der Rest ist noch irgendwie in den Wolken und wurde nie verabschiedet. Nicht, dass sich da dann bald ein Londoner Kollegium gründet oder sowas. Nein, also davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ich glaube da, also ich musste heute schon, habe heute in der Gruppe schon versucht, so ein bisschen den Streit zu schlichten, der sich da in puncto auf einzelne Mitglieder des Frankfurter Kollegiums, die sich daran beteiligen wollten, entbrannt war, dass da einige nicht zusammenarbeiten wollten. Ach, also ein Quatsch. Du machst schon wieder komische Dinge mit deinem Mikro, glaube ich. Okay, ich versuche meinen Rechner irgendwie ruhig zu halten, aber... Musst du mir nochmal sagen, wenn da irgendwas schief geht. Also wenn wir jetzt hier schon off-topic sind, hier die Sache mit dem Bundestagswahlprogramm, wir haben das in NRW ja so gemacht, gut, wir hatten jetzt auch nur ein paar Wochen Zeit, dass wir einfach gesagt haben, wir übernehmen jetzt das alte Wahlprogramm und machen dann Änderungen. Das heißt, alles, was nicht mehr aktuell ist, schmeißen wir raus und andere Dinge schreiben wir rein. Das würde ich eigentlich auf Bundesebene auch lieber so machen, dann haben wir nämlich nicht jedes Mal das Problem, dass wir wieder bei Null anfangen müssen. Genau, also ich denke, für die nächste Bundestagswahl werden wir das wohl auch so machen. Ich glaube, das Bundestagswahlprogramm für 2009 war ja auch extrem mit heißer Nadel gestrickt und deswegen wurde es damals ja abgelehnt und gesagt, das ist so ein Murks, daran wollen wir nicht herumbessern, da wollen wir einen großen Wurf quasi machen und das wieder das richtig gut und neu machen. Aber wie gesagt, jetzt hat leider auf diesem Bundesparteitag in Bochum nicht geklappt, dass wir so viel verabschieden konnten, wie wir gerne gewollt hätten. Naja, jetzt hoffe ich halt, dass wir halt über Themenanträge eben nur in wenigen Abstimmungen ein Programm haben, an dem wir dann eben nochmal herumbasteln können und durch Änderungs- und Ergänzungsanträge und dann eben vielleicht Sachen, die dann doch irgendwie reingerutscht sind, die vielleicht nicht so toll waren oder Sachen, die draußen geblieben sind, obwohl sie vielleicht ganz großartig waren, wir sie nur nicht verstanden haben oder so. Oder neue Sachen, die noch nachträglich gekommen sind, eben dann noch mit eingefügt werden können. Ne? Aber dass wir überhaupt erstmal zu einem Programm kommen, denn das wird ja auch von uns mittlerweile erwartet, dass wir ein vollumfängliches Programm haben. Und ich denke, da haben wir auch immer noch die Probleme, dass wir noch gar nicht so weit sind in bestimmten Bereichen. Naja, besser als andere Parteien, die zum Beispiel hier in NRW zur Landtagswahl einfach mal gar kein Programm hatten. Ich nenne mal keine Namen. Aber um den Bogen zurück zur EU zu schlagen, wie sieht's denn da aus mit der Programmarbeitsgruppe? Kommen die voran? Wird das bis 2014 was? Oh, wir haben das zugegebenermaßen, also die Programmarbeitsgruppe hat ja auch ihren Dienst eingestellt erstmal, weil wir gesagt haben, wir ziehen die Satzung vor. Im Prinzip, also bei der Programmarbeitsgruppe im Moment geht es vor allen Dingen um Kooperation, um Design, um Wahlkampagnen, dass man sich da austauscht, dass man da Partner findet, dass man europaweite Kampagnen startet. Das ist im Moment das vorherrschende Motiv in dieser Gruppe, die sich dann trifft. Also ich habe schon gehört von Justus, der ja in Rom war, wo ich leider auch nicht konnte, im November, dass er dort schon mit den Franzosen ein bisschen was besprochen hätte und mit denen wohl ganz gut zusammenarbeiten konnte. Er hat ja auch Kontakte zu Niederländern und so weiter, sodass da sich über diese Gruppe vielleicht auch irgendwie europaweite Kampagnen entwickeln und dass zumindest ein Austausch an Design, an Informationen, gerade wo eben die anderen Parteien noch nicht so viele Leute haben, dann eben viel von der deutschen Piratenpartei eben auch übernehmen können und anpassen für ihre Zwecke. Ne? Also das, denke ich, ist gerade für die anderen Piratenparteien sehr wichtig. Deutschland profitiert da höchstens am Rande, aber sicherlich auch, ist es auf jeden Fall ein spannender Prozess. Also, und wir helfen ja gern. Ja, wir müssen ja nicht profitieren, reicht ja, wenn die anderen davon profitieren. Genau. Ja, da sind wir wieder beim Thema, wir machen das schon ein bisschen länger und wir haben mehr Kapazitäten. Ne? Genau, deswegen so sehe ich das auch, dass wir zumindest da, wo wir unterstützen können, auch unterstützen sollten. Denn da ist jetzt ja gerade sehr viel Dynamik drin und ich freue mich ja, dass sich inzwischen fast allen europäischen Ländern Piratenparteien gegründet haben, auch wenn sie in einigen Ländern noch nicht alleine sind, sondern sogar mehrere haben. Ja, aber immerhin sind wir da. Wir sind überall eingefallen. Ja, eigentlich erstaunlich, dass wir keine eigenständige Piratenpartei Bayern haben. Ja, die könnte sich dann vielleicht auch irgendwann nochmal lossagen oder einen eigenen Verein gründen oder so. Haben sie eigentlich schon, aber... Gut, haben wir noch was? Haben wir noch was vergessen? Habt ihr noch irgendwas Weltbewegendes besprochen in Manchester, dass die Millionenhörer des Krähennests unbedingt wissen müssen? Oh, ja, also wir sind noch in der Diskussion, da ist auch noch keine Entscheidung gefallen. Es gab einen Vorschlag aus Schweden, erstmal eine quasi provisorische europäische Partei zu gründen, beziehungsweise uns an eine bereits existierende anzuhängen, die dort wohl nachgefragt hatte, mit denen die schwedischen Abgeordneten wohl Kontakt hatten, nämlich den EU-Democrats. Die sind halt eher europaskeptisch, allerdings nicht rechts, sondern eher freiheitlich und im Sinne von eher so Richtung, also die Subsidiarität halt sehr wichtig und Regionalität und so weiter, aber eben, und sie sehen halt Europa auch kritisch, sind halt auch in Schweden aktiv und haben da halt eben angefragt, weil die nur ganz knapp die Kriterien erfüllen im Moment gerade noch, um als Partei anerkannt zu werden und sich dann sozusagen so eine Zweckgemeinschaft vorstellen könnten, indem man zwar offiziell eine Partei zusammen ist, aber intern dann alles trennt, auch über Verträge und dadurch eben schon die Möglichkeit hat, voneinander zu profitieren im Sinne von, dass die eben schon Erfahrung haben mit der EU-Bürokratie, wie man solche Anträge stellt auf Funding, also auf finanzielle Unterstützung von der EU, was wir ja noch alles noch nicht gemacht haben mit der EU. Papierkram ist echt ein Scheiß. Schlimmer als deutscher Papierkram. Naja, und dass man eben schon vor der Europawahl die Möglichkeit hätte, eben an Gelder zu kommen, die uns halt auch im Wahlkampf unterstützen könnten, eben über diese Gelder, die wir von der EU kriegen würden, oder eben auch eben unterstützen können bei dem Aufbau halt einer eigenen europäischen Partei. Und aber das wäre halt eben so eine Frage, ob wir das wirklich wollen, ob wir nicht da uns mit den falschen Leuten einlassen oder ob gerade irgendwie so eine Zweckgemeinschaft für Deutsche, denke ich mal, die ja auch alle sehr europaromantisch sind, vielleicht auch eher abstoßend sein könnte. Ich weiß nicht, ob wir das hier in der Deutschen Piratenpartei verkaufen können und ich weiß auch noch nicht, ob ich das verkaufen möchte, also da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Klingt ja erstmal verlockend, wenn man da Förderung abgreifen kann, aber... Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Gut, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Da werdet ihr bestimmt dann auch in Paris nochmal drüber reden, denke ich, ne? Genau, wir haben das erstmal vertagt gehabt, unter dem Gesichtspunkt, dass es alle Parteien diesen Vorschlag der Schweden erstmal quasi in ihrem Hause diskutieren sollen. Wir hatten jetzt mit Alios das einmal besprochen, aber konnten uns auch noch nicht so richtig einigen auf eine gemeinsame Linie, wie wir das Ganze machen wollen. Wollten noch jetzt nochmal über Weihnachten drüber nachdenken. Also mal gucken, wie die internationale Koordination sich dazu positioniert. Und dann eben hängt es ja auch nicht nur von uns ab, sondern auch davon, wie dann die gesamtdeutsche Piratenpartei sich dazu positioniert. Ne? Gut, die nächsten Termine sind, wie gesagt, am 18. bis 20. ist wahrscheinlich ein Wochenende, Januar in Hannover. So. Genau, das ist auch das Wahlwochenende. Zur Wahl quasi. Also der am 20. Also Januar wird gewählt. Wer da sowieso schon in Niedersachsen ist für einen Wahlkampf, der kann dann ja auch nochmal kurz in Hannover vorbeischauen. Genau, wird bestimmt da nett. Da redet man dann wieder über das Programm, wenn ich das richtig sehe. Ja, vor allen Dingen über die Wahlkampagne und Zusammenarbeit in der Wahlkampagne und Design und ähnliches. Okay, also das, was für die Bundestagswahl hier auch mal wieder ansteht. Und dann am 9. und 10. Februar trifft sich dann die Satzungsgruppe wieder in Paris. Genau. Wir sehen, ich meine, das Schöne dabei ist, wir sehen immer was von Europa, wenn auch meistens nur irgendwelche kleinen zugigen Orte und in denen man dann den ganzen Tag verbringt, aber. Ich wollte auch schon immer mal nach Paris fahren, um mich dann 2 Tage am Stück in irgendein Hinterzimmer zu setzen, ohne Fenster und mit elektrischem Licht. Ja, na gut, also diesmal in Paris werde ich auch ein bisschen mehr von sehen. Ich fliege dann Freitagmorgen diesmal schon mit einer Freundin zusammen und sie wird sich dann halt anderweitig in Paris amüsieren, den Samstag und Sonntag, bis die Veranstaltung vorbei ist. Und dann bleiben wir noch Montag und Dienstag und sehen dann auch noch ein bisschen was von Paris hoffentlich und besuchen noch einen Freund von uns, der da lebt. Ja, also wer Lust hat, Martinas Freundin dazu begleiten, kann sich ja bei mir melden. Ich leite das dann weiter. Genau, wenn noch mehr Leute einfach nur mal zum Paris angucken vorbeikommen wollen. Ansonsten denke ich, wir sehen uns dann irgendwie Mitte Februar nochmal und quatschen dann nochmal über das Treffen in Paris. Genau, ich hoffe, da haben wir dann bessere Nachrichten noch zu verkünden und dass das Ganze sich wieder in eine positive Richtung entwickelt. Wir halten euch auf jeden Fall dazu auf dem Laufenden. Danke euch beiden, dass ihr heute Abend da wart und uns was erzählt habt von Manchester. Ja, danke, dass wir bei dir waren und sein durften sozusagen. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.